Eine solche charismatische Heroin malte Karol Schauer, der für das Museum in Halle wunderbare Bilderwelten erschafft. Immer arbeitet er mit wissenschaftlicher Akribie. Auch im Falle der vermeintlichen Schamanin von Bad Dürrenberg machte er sich auf Grundlage der archäologischen und anthropologischen Erkenntnisse ans Werk. Er unterzog die durchlochten Tierzähne, die Knochen und das Rehgeweih einer genauen Analyse und sichtete ethnografische Literatur schamanischer Trachten und Masken. Dabei halfen ihm seine Sprachkenntnisse. In einer 1933 auf Ukrainisch erschienenen Studie zu einem Gräberfeld bei Mariupol entdeckte ich Gräber, bei denen Eberhauer im Brustbereich auf die Kleidung aufgenäht gewesen sein mussten, erzählt Schauer. Da aus dem Dürrenberger Grabungsbericht des Jahres 1934 bekannt war, dass solche Eberhauer im Bereich des Oberkörpers der Schamanin gefunden worden waren, applizierte er sie entsprechend. Aus zahlreichen Berichten ist bekannt, dass viele Schamanen Sibiriens eine symbolische Initiation durchmachen, in denen Geister sie entfleischen, die Knochen reinigen und wieder neu zusammensetzen. Die rippenartige Anordnung der Wildschweinhauer könnte eine solche Skelettanmutung evozieren. Und der Vorhang aus Tierzähnen vor ihren Augen? Die Gebrauchsspuren der durchlochten Zähne sprechen dafür, dass sie aufgehängt waren, erklärt Schauer. Schamanen aus dem Altai berichteten, dass sie leichter in Trance fallen, wenn sie einen Schleier aus Perlenschnüren vor den Augen trugen. Das schützt vom bösen Blick und die Camouflage verhindert, von übelwollenden Geistern erkannt zu werden. Natürlich setzte Schauer auch auf künstlerische Freiheit. Das ist ja gar nicht anders möglich, da sich organische Materialien wie Federn, Pelz, Leder oder Holz im Grab nicht erhalten, aber sicher reichlich vorhanden waren. Nun ist eine Schamanentracht, wenn wir Eliade weiterfolgen, etwas ganz Besonderes. Sie stellt einen geistigen Mikrokosmos dar, der von dem umgebenden profanen Raum qualitativ verschieden ist.